Wieder saß Morley vor dem Instrumentenpult und wieder drückte er die Taste DAT-Info. Dateninformation? Ihre Frage? Was bedeutet die Bezeichnung Persus 9? Ein Summen. Dann? Persus 9 ist nicht gespeichert. Wenn es die Bezeichnung für einen Planeten wäre, würdest du es gespeichert haben? Sofern der Planet Interplan West oder Interplan Ost bekannt ist, ja. Danke. Morley schaltete ab. Das dachte ich mir. Aber ich habe das Gefühl, dass der Tench es weiß. Ja, dass es sogar der einzige Daseinszweck des Tench ist, diese Frage zu beantworten, ging es ihm durch den Kopf. Warum er das dachte, wusste er nicht. »Ich werde steuern«, sagte Thug. »Sie sind zu schwach. Legen Sie sich lieber hin.« »Zum Hinlegen ist kein Platz, wenn alle mitkommen wollen.« Doch die anderen rückten so weit zusammen, dass er sich dankbar auf dem Boden ausstrecken konnte. Dann stieg der Schweber, gelenkt von Thug, in den Himmel hinauf. »Ein Mörder als Pilot«, dachte Morley. »Ein Arzt, der ein Mörder ist. Und meine Frau, eine Mörderin.« Er schloss die Augen. Der Schweber machte sich auf die Suche nach dem Tench. »Da ist er«, sagte Fraser, der den Sichtschirm nicht aus den Augen gelassen hatte. »Landen Sie da drüben.« »Okay.« Thug bewegte die Steuerkugel und das Schiff ging in einen langsamen Sinkflug über. »Werden Sie uns nicht bemerken?« fragte Bubble nervös. »Ich meine per Radar orten vom Gebäude aus.« »Anzunehmen«, murmelte Thug. »Wir können jetzt nicht mehr zurück«, sagte Morley. »Klar können wir, aber wir wollen nicht.« Thug betätigte einige Schalter. Der Schweber bremste ab und landete dann mit einem lauten Knirschen. Dort war er, ganz in der Nähe ihres Landeplatzes. Er hatte sich der Umgebung angepasst, sodass er kaum zu erkennen war. Wie eine Wüstenkröte ging es Morley durch den Kopf, die sich zusätzlich zu ihrer Tarnfarbe noch rücklings in den Sand schiebt. Hastig schrieb Bubble etwas auf einen kleinen Zettel. Als er fertig war, reichte er ihn Morley. »Was ist Persus 9?« »Wird wohl genügen.« Morley gab den Zettel herum, und alle nickten sie, ernst, voller Anspannung. »Na gut«, sagte er dann mit größtmöglicher Entschlossenheit. »Gebt es ihm.« Der Protoplasma-Würfel beulte sich ein wenig aus, als würde er auf ihre Gegenwart reagieren. Fraser legte den Zettel neben ihn auf den Boden. Die Gallatmasse begann zu zittern. Dann schwappte sie aufgeregt hin und her und verflüssigte sich an den Rändern. »Irgendetwas stimmt da nicht«, dachte Morley. »So hat sich der Tench das letzte Mal nicht benommen.« »Zurück«, rief Bubble. Er packte Morley an der gesunden Schulter und zog ihn weg. »Oh Gott«, sagte Mary, »er zerfällt ja.« Panisch wandte sie sich um und lief fort, zurück zum Schweber. Fraser stolperte ihr nach. »Ich glaube, das Ding wird gleich...« Bubbles Stimme ging in einem schrillen Heulen unter, das der Tench nun ausstieß. Die Gallatmasse schwankte und verfärbte sich. Flüssigkeit troff zu Boden, bildete eine graue, trübe Pfütze. Und dann sahen sie, wie der Tench aufplatzte, sich teilte, erst in zwei, dann in vier Teile. »Vielleicht pflanzt er sich sofort«, rief Morley. Das unheimliche Heulen schwoll immer mehr an. »Nein, falsch, er pflanzt sich nicht fort, er stirbt. Wir haben ihn durch unsere Frage getötet. Er kann sie nicht beantworten und das zerstört ihn.« »Ich hole sie zurück!« Bubble beugte sich vor und griff hastig nach dem Zettel. In diesem Moment explodierte der Tench. Eine Weile standen sie alle stumm neben den Überresten des fremden Wesens. Gallertklumpen überall, im weiten Umkreis verstreut. »Aber warum?« fragte Mary schließlich mit zitternder Stimme. »Was war an dieser Frage so? Seht mal«, unterbrach sie ihr Mann. »Er ist...« »Er war ein Computer.« Die Explosion hatte den Kern des Tench freigelegt. Kabel, Transistoren, Module, Speicherkristalle. Irmadiumröhren lagen auf dem Boden herum wie winzige, zerplatzte Feuerwerkskörper. Eine Reparatur war undenkbar. Der Tench war tot. Der Computer zerstört. »Also war das Ding doch anorganisch, trotz des Protoplasmas«, murmelte Bubble, noch etwas betäubt von der Explosion. »Das wussten Sie nicht, Morley, oder?« »Nein. Ich dachte, der Tench sei das einzige Lebewesen, das unsere Frage beantworten könnte. Ich habe mich geirrt.« Wie sehr er sich doch geirrt hatte. Nun, in einer Hinsicht hatten Sie recht, Molly, sagte Fraser. Diese Frage ist offenbar der Schlüssel zu allem. Aber was... Er brach ab. Der Boden rund um den Tench begann plötzlich zu dampfen, als hätte die zerfließende Gelatine eine Art chemische Reaktion ausgelöst. Der Dampf hatte etwas äußerst Beunruhigendes an sich. Morley spürte instinktiv, dass ihnen Gefahr drohte. Ja, dachte er, eine Kettenreaktion, die wir ausgelöst haben und nun nicht mehr stoppen können. Schon bildeten sich lange Risse im Boden, ausgehend von dem Ort, an dem sich der Tench befunden hatte. Die Galerte sickerte in die Spalten ein, und tief unter ihnen erklang ein gewaltiges Dröhnen, als hätte die Explosion des Tench dort unten etwas Furchtbares zum Leben erweckt. Und dann wurde der Himmel schwarz. »Großer Gott, Morley«, rief Fraser, »was haben Sie mit Ihrer Frage angerichtet?« Zitternd, wie von einem Krampf geschüttelt, deutete er nach unten. »Der Boden tut sich auf!« Und so war es. Überall öffneten sich Spalten. Schon bald würde da nichts mehr sein, worauf sie stehen konnten. »Der Schweber«, schoss es Morley durch den Kopf. »Wir müssen zusehen, dass wir noch an Bord kommen.« »Bubble«, rief er mit heiserer Stimme. »Helft mir, wir müssen schleunigst zum Schweber zurück.« Doch Bubble war verschwunden. Erschrocken sah sich Morley nach den anderen um. Niemand war mehr da. »Sie sind alle schon an Bord«, sagte er sich. »Auch Mary. Diese Feiglinge.« Mühsam wankte er los und erreichte schließlich das Schiff, dessen Luke weit offen stand. Ein Spalt, fast 2 Meter breit, verlängerte sich mit einem berstenden Krachen bis unmittelbar vor seine Füße. Er blickte in den Abgrund hinunter. Aus der Tiefe quoll etwas herauf, schleimig, riesig, ohne Augen. »Bubble«, krächzte er. Er stolperte die Gangway hinauf und sah in das Innere des Schwebers. Die Kabine war leer. »Ich bin allein«, dachte er voller Entsetzen. Das Schiff schwankte unter seinen Füßen und plötzlich begann es zu regnen. Er spürte, wie Tropfen auf seine Haut prallten, heiße Tropfen, die wie Säure brannten. Hastig zog er sich durch die Luke, schloss sie und humpelte zur Steuerkonsole. Es knirschte heftig. Der Rumpf des Schwebers begann sich zu neigen. »Er wird in die Tiefe gerissen«, dachte Morley. »Ich muss sofort starten. Ich habe keine Zeit mehr, auf die anderen zu warten.« Er ließ die Maschine anlaufen, griff nach der Steuerkugel und der Schweber hob sich in den schwarzen, unheilvollen Himmel hinauf. Dumpf trommelte der Regen gegen den Schiffsrumpf. »Hoffentlich frisst er sich nicht durch das Metall«, schoss es ihm durch den Kopf. »Das wäre mein Ende.« Er stellte den Sichtschirm auf maximale Vergrößerung und schwenkte mit der Kamera umher. Nach einer Weile tauchte das Gebäude auf. Der Fluss, angeschwollen, lehmfarben, schlug gierig gegen seine Außenwände. Über den Fluss verlief nun eine Brücke, ein schmaler Steg, und Morley sah eine Gruppe Männer und Frauen darüber gehen, auf das Gebäude zu. Sie schienen alle uralt zu sein. Grau, verschrumpelt, drängten sie sich zusammen wie verängstigte Mäuse, schleppten sich Schritt für Schritt näher zum Gebäude. »Sie schaffen es nicht«, dachte er. »Wer waren sie nur?« Und dann, als er sich weit zum Sichtschirm vorbeugte, erkannte er seine Frau. Auch sie war alt, uralt wie die anderen, gebeugt, müde, voller Angst. Und er sah Susi und Dr. Bubble. Alle waren sie da. Ned Russell, Ben Tallchief, Glenn Belsnor, Wade Fraser, Betty Jo Boehm, Tony Dunkelwelt, Milton Bubble, Ignace Thug, Maggie Walsh, Susie Smart, Bert Kossler, Roberta Rockingham und Mary. »Der Formenzerstörer hat sie zu sich geholt«, dachte er. »Er hat ihnen das angetan. Und nun sind sie auf dem Weg dorthin, wo sie einst herkamen, um für immer dort zu bleiben, um dort zu sterben.« Der Rumpf des Schwebers begann plötzlich zu vibrieren, wie unter einem Hagel aus Metallsplittern. Er zog das Schiff höher und das Vibrieren ließ nach. »Was war das?«, fragte er sich und starrte auf den Schirm. Und sah es. Das Gebäude zerfiel. Teile davon, kleine Plastik- und Metallstücke, wurden vom Sturm aufgesogen und durch die Luft gepeitscht. Und dann stürzte der schmale Steg über dem Fluss ein und riss die Menschen darauf in die brüllende, dunkle Flut. Das Wasser schäumte und verschlang sie. »Das Gebäude hätte sie ohnehin nicht mehr schützen können«, dachte Morley. »Nun bin ich der Einzige, der noch lebt.« Er stöhnte auf, presste einen Augenblick lang die Hand auf seine Augen. Dann griff er nach der Steuerkugel, beschrieb mit dem Schweber einen weiten Bogen und flog in Richtung Siedlung, zurück nach Hause, was immer das war. Der Ionenantrieb stotterte und er starb. Stille. Er hörte nichts, außer dem Trommeln des Regens gegen den Rumpf. Lautlos stürzte das Schiff in die Tiefe. Dann endlich kamen sie zum Stehen. Säure regnete herab, fiel auf die zerstörten Instrumente, die verbogenen Streben, das aufgerissene Metall. Mein Gott, dachte Morley, nichts wird von dem Schweber übrig bleiben. Aber was soll's? Ich sterbe ohnehin. In Kälte und Einsamkeit. Wie wir alle. Mittler, flüsterte er dann in Gedanken. Erlöse mich. Tritt an meine Stelle. Stirb für mich. Er wartete, lauschte auf das Prasseln des Regens.